Ja, so, ich schmeiß das Ding mal an hier schon mal. Das ist nie verkehrt. Wenn es schon mal läuft. Ja? Hab das schon so oft erlebt, dass man vorher eigentlich schon so viel nettes Zeug hatte und dann, wenn die Aufnahme Ja. war, dann ging wieder nichts, ne? Ja. Aha. Ja. Ja. Ja, richtig. Ja. Ja, super, ne? Finde ich auch. Ja, das stimmt. Ja, die man nachvollziehen kann so ein bisschen, ne? Ja, das stimmt, ja. Ah ja, okay. Oh, hab ich zwei Hörer auf Spotify. Also, oder ich sag mal, ich habe zwei, wie heißt das, Streams heißt das dann, ne? Kann ja auch sein, dass einer da zweimal hört oder so, das weiß ja nicht. Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich irgendeiner aus der Familie wahrscheinlich, um die Statistik ein bisschen zu schärfen. Ja. Ja. Habe ich noch nie gehabt, ist mir immer noch scheißegal, ehrlich gesagt. Ja, ne. Ich freue mich, wenn auf Twitter oder irgendwo ein Feedback kommt, auf Telegram hier, habe ich gehört, fand ich lustig. Jupp, passt. Der reicht mir. Also einer reicht mir, der das lustig findet oder gut findet. Dann bin ich schon zufrieden. Ne. Ja. Genau. Ja, in der Musik sagt man immer, wenn ein Zuschauer mehr ist wie die Band, wird gespielt. Ja. Ja, gut, wir haben jetzt sieben, also dementsprechend haben wir schon ein bisschen Puffer. Ja, ach, nee, das ist mir wurscht eigentlich. Ja. Ja, ich meine, ich habe das ja, ich mache das ja lange Zeit über dieses Archive.org Gedön hoste ich ja, dass du hier Backhauscast oder irgendwas und da siehst du halt, wenn ich dann eine neue Folge hochlade, dann sehe ich ja, wie viel auf der anderen da Downloads drauf sind. Aber jetzt extra nachgucken tue ich eigentlich selten. Das ist dann schon. Ja, genau. Los, komm. Und noch einer. Und noch einer. Ja. Genau. Ja, Haustiere. Ja, okay. Ja. Ja. Das ist großartig. Oh Gott. Ja, sicher, natürlich. Genau. Das war ja cool. Erst Columbo und danach kam Quincy direkt im Anschluss. Das war so der Serienhighlight damals im RTL oder irgendwas, ja. Ja. Ja. Ja, genau, so richtig penetrant. Ja. Ja. Okay. Ach so, der ist dann geschmolzen, ja. Ah. Ah ja. Also, ja, die Story kenne ich von, da gibt es dieses Kartenspiel, dieses Black Stories, das sind auch so Rätsel, so Krimi-Rätsel. Da gibt es auch dieses, dass sich jemand erhängt hat irgendwo, aber es ist kein Stuhl und nichts da und keiner weiß, wie das funktioniert hat. Der hat sich halt auch auf einen Eisblock gestellt einfach. Und dann, irgendwann schmilzt der weg und dann baumelst du von der Decke, blöd, ne? Ja, mein du, der, hätte ich die ein oder andere Aufnahme gehabt hier, der hätte auch keiner zuhören dürfen, dann wahrscheinlich. Ja, bei Face of Death, wenn da jemand zugehört hat, den Tatergang beschrieben hast und so. Oder, ja. Nee, überhaupt im Gegenteil. Genau, ja. Am besten noch mit dem Handtuch über dem Kopf für den Sound. Ja. Ja. Ja. Ja, hau rein. Ja. Alles klar. Ja, grüß dich, Gregor. Hallo. Ein fröhliches Servus aus München. Ja. Das stimmt, ja. Ja. Ich weiß nicht, ob man mich so kennt, aber ja, ein bisschen was mache ich schon. Ja, also den Backhaus-Cast vielleicht, der hier an erster Stelle zu nennen wäre. Das ist so mein Herzensprojekt. Und dann mache ich noch das kurz dazwischen geblubbert, das ist mein Personal Podcast. Und ja, ich habe hier und da noch die Finger irgendwo drin. Ich glaube, das könnte ein bisschen lang werden jetzt, wenn wir das alles hier aufrollen wollen an der Stelle. Außerdem bleibe ich gern im Hintergrund auch. Das ist immer ganz gut. Ja. Der Audiobote, das stimmt, ja, also den gibt es, sag ich mal, die Infrastruktur gibt es auf jeden Fall. Ja. Ja, mach mal. Genau das ist der Gedanke an der Geschichte. Also jemand, der halt irgendwo mal ein Audio aufgenommen hat, was weiß ich, Reisebericht oder irgendwie, was weiß ich, eine Buchbesprechung, hast du nicht gesehen, bin ich eigentlich, das Thema ist eigentlich egal, einfach zuschicken und ich sehe zu, dass das entsprechend veröffentlicht wird. Ja, das war so der Hintergedanke. Da ist jemand auf mich zugekommen und hat gesagt, so was bräuchten wir eigentlich mal. Und ich habe gesagt, ja, kein Problem, ist ja schnell aufgesetzt. So ein WordPress ist ja jetzt keine Zauberei. Ja, Angebot besteht auf jeden Fall. Freue mich, wenn jemand was schickt. Also ein paar Dinge haben wir schon. Natürlich ist das nicht so gedacht, dass jetzt jemand seinen kompletten Podcast darüber abwickelt jetzt über das Ding. Ich habe mal gesagt, so über den Daumen, ja, über den Daumen habe ich gesagt, so fünf Folgen sind okay, danach helfe ich dir, wie du das alleine weitermachst. Ja. Ja. Ja, sehr gerne. Ja, was für eine großartige Idee, ne? Okay. Oh. Clerks kenne ich, glaube ich, habe ich schon mal reingeschaut, ja. Ich wollte sagen, wir müssen über Schnurrbärte reden, wahrscheinlich heute, ja, tatsächlich. Ja, er kann das tragen, das muss man sagen, ja. Also, nee, nee. Also, ich sag mal, die anderen zwei, die ich kenne, die werden in der Folge mehrfach erwähnt und spielen sogar mit teilweise. Ne? Das wären nämlich Tom Selleck und Burt Reynolds. Ja. Ja. Tom Selleck wird mehrfach erwähnt. Ich glaube, er spielt nicht mit, aber Burt Reynolds spielt natürlich mit, weil er diesen Tanzschuppen da hat. Wie heißt das? Shabby Chase, irgendwas. Ja, genau, ja. Ja. Okay. Ah ja, schön. Tatsächlich. Das heißt, du hättest noch eine da, die man notfalls mal leihen könnte, wenn jetzt das Interesse dann, ach so. Ja. Das stimmt, da habe ich es auch gesehen dann. Ja, du hattest mir das ja über Twitter zukommen lassen. Das war, weiß ich, das ist auch schon wieder 2 Jahre her, fast wahrscheinlich, glaube ich, oder so. Ja. Ja, genau. Ja, das war dieser kleine Tweet. Ich glaube, das ist was für einen Klaus. Und dann dieses My Name is Earl. Ja, hast du hundertprozentig ins Schwarze getroffen mit. Ja, also ich habe jetzt die alle 4 Staffeln geschaut, ja, und zwar jetzt schon zweimal dann mittlerweile. Ja, das ist ja ab und zu, man kann sowas ja auch mal so nebenher laufen lassen. Ich weiß nicht, ob du sowas auch machst, aber ich habe das immer ganz gerne, wenn ich hier irgendwo rumwerkel mit irgendwas, dass irgend so eine Geräuschquelle noch nebenher läuft, ne, damit es nicht so ruhig ist. Wenn man es einmal durch hat, beim zweiten Mal, finde ich, kann man das so schön auch mal nebenher laufen lassen, entdeckt hier und da immer noch so Kleinigkeiten, weil man ja nur jetzt, sage ich mal, die normale Handlung irgendwie so ein bisschen im Hinterkopf gespeichert hat, worum es dann geht. Und ja, ich glaube, dann entdeckt man auch erst so diese Running Gags, die auch drin sind in so einer Serie dann irgendwo, ne? Und da sind einige, muss ich sagen. Ja. Zum Beispiel, ja, das ist schon, ja, das ist ja sehr, sehr offensichtlich schon mal auf jeden Fall, ja, genau, ja. Ja. Ein Trailerpark ist das, genau, ja, genau. Ja. Ja, der arbeitet halt in so einer Hummer Restaurant, Kneipe, Absteig, man kann das schlecht zusammenfassen. Irgendwas mit Billardtisch und hast du nicht gesehen und den schlechtesten Hummer von ganz, wie heißt es, die Stadt Kempten heißt die, ne? Genau. Und deswegen heißt es auch Crabman, weil Crab wie die Krabbe letztendlich. Und ja. Das stimmt, das ist der erste Running Gag, den ich auch total cool finde. Es ist, was weiß ich, das Chaos tobt irgendwo, die beiden treffen aufeinander und dann immer ganz cool, Hi Earl, Hi Crabman. Und dann geht das Chaos weiter anschließend. Aber dieser kleine Moment ist immer drin, das ist immer schon sehr, sehr cool. Ja, das finde ich auch großartig. Ja, genau. Das muss man vielleicht, ja, das muss man, glaube ich, kurz erklären. Das ist dann wirklich lustig, weil er hat immer die Augen zu und dann soll er ein Foto machen für einen neuen Führerschein. Und da müssen die Augen eigentlich aufmachen. Und dann weiß ich nicht, das ist sein Bruder dann, der Randy, der geht dann los und schnipselt aus irgendeinem Plakat, was da hängt, 2 Augen aus und klebt die ihm dann auf. Und ja, das Foto sieht dann entsprechend aus, ja. Das ist ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja, und dieses Kind war irgendwie todkrank, ne? Und das war so der letzte Ritt und alle haben gedacht, danach ist dann vorbei. Genau, ja, das stimmt. Ja. Ja. Ja. Ja, das ist vor allem relativ cool, die Folge, weil die dann eigentlich letzten Endes so eine richtig klasse Parodie auf so Agentenfilme wird dann letztendlich, ne? Weil sich dieser Junge nichts sehnlicher wünscht, als mal einen Film zu drehen. Irgendwo, wo er halt so ein Geheimagent ist, so, ja, so James Bond, ne? Ist das so die Ecke, ne? Mit Anzug und allem und Weltretten und hast du nicht gesehen? Das finde ich auch ganz cool eigentlich. Wir sind dann so auf so, ja, was sind das immer? 20 Minuten, 21, die sind nicht lang, die Folgen, ne? Genau, ja. Ja, genau. Und wie sie dann irgendwie schaffen, so ein halbgaren, aber doch recht interessanten kleinen Agenten-Thriller da zusammenzubasteln. Irgendwie, ja, ja, ja. Genau, ja. Ja. Ja. Mit der Krake, ja. Ja. Ja, das ist sehr nett gemacht, ja. Vor allem, man kann das ja verraten, die Krake muss natürlich sterben zum Schluss und dann werfen sie mit so Fischresten irgendwie auf die Leute ein und das ist dann einfach nur lustig. To the max, genau. Na, da bin ich gespannt. Ja. Es ist nicht Harry und Toto, oder wie hieß das hier? Toto und so rum, ja. Ja. Ja, der einzig Berühmte. Ja. Ah, okay, das wusste ich nicht. Son of a Beach, sehr schön. Okay. Ah ja, schau an. Yeah. Ja. Das ist mit der Schulglocke ist mir gar nicht aufgefallen. Schön, ja. Ja, also. Ah ja. Ja, das ist großartig. Ja. Ja, diese Cop-Serie ist auch witzig, also die Serie in der Serie, weil das auch, finde ich, wie ich finde, ein schöner Running Gag versteckt. Randy versucht immer die Titelmelodie davon zu singen. Bad Boys, what you gonna do? Und er kriegt es nie auf die Reihe. Es ist immer irgendein hanebüchender Text, den er dann weiter singt. Es reimt sich nichts, es passiert überhaupt, es passt überhaupt nicht zu dem normalen Song. Das finde ich auch mal ganz witzig. So, jedes Mal wieder versucht, diese Titelmelodie zu singen. Ja. Das stimmt, ja. Ja, aber das ist auch eine großartige Folge. Ja. Ja. Ja. Ja. Genau. Ja. Mach dir keine Sorgen. Ja. Ja. Ja, du hast eine Windel an. Vor allem ist es auch gut gemacht, weil man sieht es immer nur so aus seinen Augen. Also man sieht, wie die Augen so halbert aufgehen dann immer nur. Und das Ende von jeder Szene ist, dass einer von den beiden, entweder Fatih oder Sohnemann, so eine Spritze ziehen und ihn wieder ins Land der Träume schicken quasi dann anschließend. Ja, das ist großartig gemacht, das stimmt, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, wo er dann diese Frau auch trifft, dann diese, wie heißt sie? Ist auch eine ganz bekannte Schauspielerin. Ja, genau. Ist das die Kleine von Wer ist hier der Boss eigentlich? Die ist das, oder? Ja. Ja, okay, alles klar. Jetzt haben wir alle unter 30 abgehängt gerade wahrscheinlich an der Stelle. Aber du, ja. Ah, okay. Ach so. Okay. Ah. Ja. Ja, der ist ein bisschen lame, aber der hat auch schöne Sachen mit drin. Also ich finde zum Beispiel ganz witzig, dass sie dann hier auf Liebe Familie machen. So dieses typisch amerikanische, wo er arbeiten geht morgens und sie macht den Haushalt. Das ist halt seine Koma-Familie irgendwie. Und ja, ich finde das einen sehr gelungenen Seitenhieb auch vielleicht so auf die Spießergesellschaft in Amerika, die so auch stattfindet, ne? Weil das so, ja, mal hier, so schaut man, ne? Ja. Ja, besonders die Chefs der Gangs, würde ich sagen. Ja, genau. Ja, die haben immer die anderen sich hauen lassen und haben die Gelegenheit genutzt, dass sie mal ein bisschen kuscheln konnten mit der Zeit dann mal immer wieder. Ja. Ja, genau. Ja, für Albinus ist gut gesagt. Für die Arier. Ach so, gibt's ja extra noch. Ach so. Ja. Ja, Nazis, ja. Ja. Das ist sehr, sehr großartig, ja. Ja. Ja, das ist eigentlich die ganze Staffel dann noch, dann ist er auch verheiratet mit der, wie heißt sie denn in dem Bad Billy, glaube ich, oder so heißt sie da in dem. Ja, und sie hat dann auch eine eigene Liste und dann versucht sie, ihm seine wieder kaputt zu machen. Das ist ein bisschen, ich meine, das kann man auch anschauen. Das ist aber im Gegensatz zu dem, was vorher war, ein bisschen, ja, ideenlos, würde ich auch sagen an der Stelle. Aber kann man trotzdem schauen, definitiv. Und richtig gut wird das dann eigentlich erst wieder, wo er dann wieder loszieht und sich um seine Liste kümmert dann letztendlich. Ne? So ab Staffel 4, glaube ich, geht das dann weiter. Ne? Ja. Was du findest, gehört dir. Ja, nee, das ist schon, das merkt man schon, da steckt was drin, ne? Das ist mit. Also alleine dieses Motel, wo sie wohnen, mit diesem abgefuckten Pool vorne vor, der regelmäßig die Farbe wechselt zwischen Braun, Blau und Grün, je nachdem, wer gerade was drin versenkt hat. Ja, finde ich auch immer ganz witzig, wo des Öfteren auch mal gefischt wird nach irgendwas. Ne? Ich was, was, was ist, ich brauche einen Fisch für ein Wissenschaftsprojekt oder irgendwas und dann wird da so eine Kaulquappe rausgezogen. Ja. Ja. Ja, genau, ja. Christian Slater kenne ich aus Name der Rose, würde ich jetzt mal so als erstes so und aus Mr. Robot, glaube ich, spielt er auch mit. Ja. Ja, du hast mich doch für die anspruchsvollen Sachen eingeladen, extra heute. Ja. Ja, Penny auf. Ja, das kommt drauf an, ja. Meine, das kommt natürlich auch darauf an, wie man aufgestellt ist daheim, ne? Wenn du nicht viel hast, dann fällt das auch eher auf, ne? Ja. Ja, aber er ist ja auch in anderen Sphären. Ich glaube, das würden wir natürlich auch sehen. Großartig. Ja, sehr gut. Zweihundertsieben, 277 Ja, aber das ist ja auch gerade der Charme an der ganzen Geschichte, dass vieles auch so, es gibt ja mehrere Serien, wo er auch als Kind nochmal gezeigt wird, weil es irgendwo in der Schule dann stattgefunden hat, ne? Wo ich das Casting auch sehr gut gemacht finde, muss ich sagen. Also ich finde ihn als Junge, als der Schauspieler, der den jungen Earl spielt, finde ich auch sehr gut gemacht eigentlich. Auch Randy finde ich gut ausgesucht. Und dann siehst du ja auch immer, wie sie dann ja so nach 10 Jahren irgendwo dann anklopfen und die meisten wissen es schon gar nicht mehr. Und wenn sie es dann wieder gewahr werden, was da passiert ist, dann ist immer dieser spannende Moment, wie reagieren die? Weil die reagieren unterschiedlich immer, ne? Für manche ist es mehr so, ja, komm, lass stecken, ist okay. Was dann Earl wieder nicht akzeptieren kann, weil er muss das machen, er muss was gut machen. Und gibt aber auch genau das Gegenteil, das dauert keine 10 Sekunden, dann liegt er wieder mit blutender Nase irgendwo in irgendeinem Vorgarten, weil die Erinnerung sehr schnell zurückkam, offensichtlich. Ja. Er meint es gut, ja. Ja, genau. Ja, definitiv. Also teilweise hatte die Jungs schon gut abgezockt, letztendlich. Also das, ihr. Ja. Genau, das kann nicht weiterkommen. Sehr cool finde ich auch es gibt die Folge mit dem Golfspieler. Das ist der Schauspieler, das wirst du wieder besser wissen, der spielt bei Big Bang Theory auch mit. Da ist er der. Ja, genau. Ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt. Genau, bei Roseanne hat er auch den Kleinen gespielt, der immer einen auf den Deckel kriegt da, weil er irgendwie an die Tochter ran will. Ja, und das finde ich auch super, weil der immer einen ausgibt oder Freigetränke für alle Beteiligten gibt in der Wirtschaft, die zum Golfplatz gehört, wenn er so ein Hole in One gespielt hat. Also ein Schlag direkt rein. Und dann lassen die beiden Jungs sich natürlich nicht entgehen, da ein bisschen nachzuhelfen, einfach um ihren Bierkonsum irgendwie ein bisschen aufzustocken. Und die finde ich auch großartig, wo sie ihn dann wieder treffen. Komm hier, wir haben Bier gekauft, weil das ist die Idee. Sie haben die Idee, kann ich ja kurz erzählen. Sie haben die Idee, dass sie ihm das ganze Gratisbier, was sie von ihm bekommen haben, quasi dadurch ersetzen und gehen in den Supermarkt, haben irgendwie einen riesen Einkaufswagen mit 8, 9 Kartons irgendwie Flaschenbier am Start und finden ihn dann in seinem Auto und klopfen, hier, wir machen das und erzählen, wir wollen das wieder gut machen, hier, packt das Bier ins Auto und viel Spaß und gut. Und dann stellen sie halt fest, dass der in seinem Auto wohnt. Und dann, ich finde das so klasse. Erstmal den Job und dann, ja, das ist schon schön, wenn meine Freundin nicht auch noch weg wäre. Und dann müsste die Freundin, ach, und der Hund, und dann müsste sie den Hund auch, das ist viel großartig. Das ist total cool. Ja. Ja, genau. Ja, so ein Pickup. Sportwagenverschnitt hätte ich jetzt beinahe gesagt, ja. Ja, genau. Ja? Karl. Der ältere Vater von dem Bruder von der Schwester. Genau. Alles klar. Ja. Ich wollte schon gerade sagen, ja. Der Teppich hat das Zimmer eher so wohnlich gemacht. Ja, ich weiß. Ja. Und er singt die ganze Zeit. Ja, wie so ein Hofnarr, der nebenher hupft. Ja, das stimmt. Jo. Die ganze Zeit gnadenlos. Take your time, take your chances. Zack, kriegt er noch eine. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, das ist sehr, sehr schade. Vor allem, weil die vierte Staffel nicht abgeschlossen ist, wirklich, gell? Das kann man ja auch sagen. Also das ist wirklich enttäuschend beim Schauen dann, ja. Ja. Genau. Ja, hätte ich auch als gutes Ende empfunden, so zu sagen, okay, ich muss die gar nicht bis zum Ende durch, sondern ich bin an einem Punkt, wo ich genug getan habe, dass, ja, das ist ja, dass er will ein besserer Mensch sein und ich glaube auch die Idee halt ein bisschen mehr so, ja, ein bisschen was Gutes in die Welt zu setzen, dann einfach an der Stelle, das wäre ein gutes Ende gewesen, ja. Das habe ich so auch irgendwo gelesen. Er hat das irgendwie auf Reddit oder irgendwas, hat er das durchdiskutiert mit den Fans irgendwie, ja. Ja. Okay. Okay, prima, immer her damit. Ah ja, okay. Ja. Ah, okay. Da ist er wieder. Ja, sehr schön. Tja, es ist schade, aber ich denke, jetzt macht es auch keinen Sinn mehr, da noch einen Anschluss zu. Das ist jetzt auch schon wieder 10 Jahre her, dann, ne? 2009. Das wird dann nichts mehr. Aber ich find, man kann die, also wie gesagt, du hast ja auch schon gesagt, die gibt es auf Amazon Prime, wenn man da Kunde ist, gibt es also alle 4 Staffeln. Zum Anschauen, also für lau ist jetzt verkehrt, aber die sind halt, wie heißt es so schön, im Paket mit drin. Also, ja, genau, du hast sie eh schon bezahlt, kannst du auch anschauen. So. Und ja, muss man, da muss, das nennt sich ja dann selektives Schauen, das muss man dann halt lernen, dass man nicht. Wir wollen ja nur einen Anstoß geben. Also ich habe auf jeden Fall sehr viel Spaß gehabt und habe mich gefreut, dass du mich da aufmerksam gemacht hast, weil von allein hätte ich das nicht gefunden. Das ist ganz klar. So bin ja nicht sonst. Ich bin ja so gar nicht so der Serien Schauer und Podcaster eigentlich schon gar nicht, weil es selten ist, dass ich mir Namen merken kann. Aber hier in dem Fall bin ich tatsächlich so begeistert, dass ich da sogar mal mich traue, mal hier aus der Komfortzone raus. Ich kann es dir nicht sagen. Ich könnte was mutmaßen. Das ist, weil das ist mir anfangs so gegangen. Es ist so, es ist teilweise schon, dass man sich selber ertappt fühlt hier und da. Und vielleicht ist das nicht für jeden, weil es ist nicht, es ist so ein Lachen und so ein weinendes Auge bei vielen Dingen. Also ging mir so, wo ich gedacht habe, ja, da hast du auch schon mal und da. Und also mir ging das so, dass du dann so ein bisschen ins Nachdenken kommst. Du hättest da, wie du auch schon sagtest, du hättest da eigentlich auch noch so die ein oder andere Geschichte, wo du vielleicht mal jetzt nicht gerade geglänzt hast mit, also nicht so wie in dem Fall mit Kriminalität, sondern es gibt natürlich auch andere Sachen, wo man vielleicht dann so merkt, so eine Liste ist vielleicht keine dumme Idee. Das ist nur für mich jetzt so mal laut gedacht, weil ja, es ist lustig, aber es hat auch so ein bisschen bitteren Beigeschmack hier und da, das ein oder andere. Ja, finde ich schon. Ja. Ja. Ja. Ja, gut, und das ist halt, was das auch ist, es ist teilweise sehr derbe und auch schon recht teilweise schwarzer Humor. Das ist halt definitiv auch nicht für jeden was, sag ich mal so. Also es ist dann schon, ja. Geschmack kannst du halt nicht. Also für mich passt super, ist genau mein Ding, muss ich sagen. Also das ist sehr viel gelacht. Vor allem, ich sage nur noch Time after Time, um das noch reinzuwerfen. Immer, ja, ich habe es letztens irgendwie mal vertwittert gehabt, wieder so als Song, weil ich so, mache ich ja ab und zu mal, weil ich so schön finde, was man mal anhören kann und so. Und dann hattest du direkt drauf geantwortet, genau, weil erzähle ich noch ganz kurz, Randy hatte nicht so mit, also er hat schon mit, er hätte mehr, anders, er hätte sehr viel mehr gerne mit Frauen, als er wirklich hat. So muss man es vielleicht sagen. Aber das klappt halt immer irgendwie nicht. Und immer wenn es dann irgendwie schiefgegangen ist, dann hat er so ein Ritual. Er hört dann Time After Time von Cyndi Lauper. Okay, so weit, so gut. Gibt es mehrere Szenen, wo er mit irgendeinem so Kassettenrekorder im Regen steht, auf der Autobahn, vor einem Auto, von einem Schnellimbiss, ganz egal. Und dann gibt es eine Folge, wo sie irgendwie nach Mexiko müssen, um da der Freundin da zu helfen, die eine Tänzerin ist in einer Bar. Catalina, genau. Und auch da alles wieder unglücklich gelaufen, weil er sich eigentlich in diese Catalina auch verliebt hat. Und dann kommt Time After Time von so einem mexikanischen Gitarrero gespielt, mexikanisch gesungen, der dann hinter ihm herläuft, auch wie so ein Haus- und Hofbarde. Und da reißt es mich einfach um. Ne? Das ist, ich sage sowieso, es sollte eigentlich jeder Mensch seine eigene Mariachi-Band haben, die er jederzeit rufen kann, wenn irgendwas schiefgelaufen ist, dass die irgend schnell mal so ein mexikanisches Lied spielen. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Ja, genau. Ja, genau. Ist einfach nur toll. Ja. So. Ja, gut. Ich weiß nicht, mit wie vielen Jahren du die Folge geschaut hast. Mit 29, ja, okay. Da. Ja. Ja. Ach so, ja, bei mir ist es immer noch Marge Simpson. Also, das wird nicht mehr besser werden. Eben. Ja, das ist halt auch so eine eigene Geschichte dann auch nochmal, ne? Auch wie sie ins Land gekommen ist und so. Pass auf, das lassen wir jetzt mal offen, das Thema Catalina, und dann sollen die Leute sich das mal anschauen, halt einfach. Ja. Ah, okay. Ah. Ah, okay. Ja, gut, da bin ich raus. Ja. Ah, ja, gut. Nö. Sehr, sehr gerne. Ja, sehr gerne, Gregor. Na, siehst du. Ja, ich habe mich auch gefreut. Fand ich eine schöne Idee. Ja. Definitiv. Servus.